1. Zedekiah, der Sohn Josias, Word von Nebuchadrezzar, D.M. König von Babel, als Nachfolger von Chonja zum König über das Land Juda eingesetzt. 2. Denkschenkten weder der König noch sein Beamten oder die Bevölkerung den Worten des Herrn Gehor, die Dirch den Propheten Jeremiah verkunden ließ. 3. König Zedekiah sandt Jedoch Jukal und den Priester Zephanja zu Jeremiah mit der Bitte, Emoge für Sie zum Herrn, ihrem Gott, beten. 4. Zu dieser Zeit konnte sich Jeremiah noch frei unter dem Volk bewegen, der bisher nicht in Haftet Worden war. 5. Waren dessen Rückte das hier des Pharaos aus Ägyptenen, woraufhin die Kalder die Belagerung Jerusalems erbrechen, sobald Sie von dieser Nachricht erfuhren. 6. In dieser Situation empfing der Prophet Jeremiah ein Botschaft vom Herrn, die dem König übermitteln sollte. 7. Der Herr, der Gott Israels, erklärt, dass das hier des Pharaos, das zur Unterstützung ausgesogen war, bald nach Ägypten zurückkehren wird. 8. Infolge dessen Worden die Kalder zurückkehren, die Belagerung fortzusetzen, die Stadt schließlich einzunehmen und sie vollständig niederzubrennen. 9. Der Herr warnte das Volk Dava, sich selbst zu torschen und zu glauben, die Kalder seien endgültig abgesogen, die dies nicht der Fall sei. 10. Selbst wenn das gesamte Chaldäisch hier besiegt worden nervo und eat in ihren Zelten blieben, worden dies sich erheben, Jerusalem zu zerstören. 11. Als das Chaldäisch hier aufgrund des heranahenden Ägyptischen hiers die Belagerung Jerusalems vorübergehend aufgehoben hat, wollte Jeremiah die Stadt verlassen. 12. Bebesichtigte, in das Gebiet von Benjamin zu reisen, dort inmitten seiner verwandten einen rechtmassigen Urbanteil und einem Grundstück zu übernehmen. 13. Benjamin Tor hielt in Jedoch der Wachhaben Jiria festen beschuldigt in Falschlicherweise, zu den Chalden Ubelofen zu wollen. 14. Obwohl Jeremiah Dysen Vorwurf als Lüge Jurukwies, ignoriert Jiria sein Verti Digung, nam in festen Verti in Vor die Führenden beam 10. 15. Die beam 10 reagierten zornig auf Jeremiah, ließen ihn schlagen und spurten ihn in das Haus des Schreibers Jonathan, das als Gefängnis diente. 16. Jeremiah word in ein unterirdisches Gewölbe gespurt, wo es unter schwierigen Bedingungen ein betrachtlich Zeitspan verbringen must. 17. Später ließ König Zedekiah in heimlich in seinen Palast holen, in Zufragen, ob es ein new Botschaft vom Herrn gebe. 18. Jeremiah bekraftigte die Gottliche Antwort und fragte den König zugleich, welch Verbrechen begann Jen Habe, ein solche in Haftirung zu rech fertigen. 19. Forderte den König auf, den Verbleib Gina Propheten zu erklären, die falschlicherweise behauptet hatten, der König von Babel wird das Land nicht angreifen. 20. Schließlich bat Jeremiah den König instandig, in nicht in das Haus Jonathans zurück zu schicken, die dort im sein Leben fürchtet. 21. Daraufhin ordnet Zedekiah, Jeremiah im Wachthof festzuhalten und in taglich mit brot zu versorgen, bis die Vorräte der Stadt erschöpft waren.